Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer Ausgabe der Sendung Vorlese über Politik und Kultur. Heute von außer der Reihe von 19 bis 20 Uhr und mit nur einem Schwerpunktthema, nämlich dem Schulreformstreit in Hamburg. Damit bin ich im Laufe der Sendung mit dem Darmstädter Professor Michael Hartmann verbunden. Im Sommer könnte man, wenn denn alles glatt geht, in Hamburg einen jubelnden Rechtsanwalt Walter Scheuerl bewundern. Mit seiner Initiative Wir wollen lernen hat er ja bekanntlich knapp 170.000 Stimmen gesammelt, um über die Schulreform in Hamburg abzustimmen. Wenn der Volksentscheid im Sommer erfolgreich sein sollte, würde das bedeuten, dass der schwarz-grüne Senat sein schulpolitisches Programm grundlegend revidieren müsste und quasi zurück auf los müsste. Dann wäre der Traum vom längeren gemeinsamen Lernen in der sechsjährigen Primarschule passé. Und am Gymnasium würde alles beim Alten bleiben. Die Kampagne von Walter Scheuerl ist in erster Linie eine Kampagne von wohlhabenden Hamburger Bürgern. Und seit einigen Wochen und Monaten tobt in Hamburg ja bekanntlich ein großer Streit zwischen verschiedenen Fraktionen von Befürwortern, die die Schullandschaft in Hamburg grundlegend reformieren möchten und denen, die alles beim Alten lassen möchten. Ole von Beust hat sich gerade heute noch einmal sehr deutlich in der Bild-Zeitung zu dem Streit in Hamburg geäußert, auch gegen die Hamburger Elite ganz explizit, um den Schulreformgegnern sagt er, dass sie ihre Kinder nicht mit Kindern aus Stalzhof in eine Schule stecken wollten. Ole von Beust hat als Zitat gesagt, früher galt es in Hamburg als schicklich, dass derjenige, der viel Geld hat, es nicht zeigt. Inzwischen wird in Hamburg genauso angegeben wie in Düsseldorf. Man merkt, es ist unglaublich viel Dampf in der Diskussion drin um die Veränderung der Hamburger Schullandschaft. Wie eingangs erwähnt, möchte ich nun Michael Hartmann in der Sendung begrüßen. Guten Abend, Herr Hartmann. Guten Abend. Ich hoffe, Sie haben jetzt am Anfang die Einleitung so ein bisschen mitbekommen bei mir. Was kann man von dieser Initiative halten, um direkt mal mit einer direkten Frage einzusteigen ins Gespräch? Man muss sagen, wenn diese Initiative Erfolg haben sollte, dann geht das weit über Hamburg hinaus. Das ist politisch ähnlich einzuordnen wie der Gesamtschulstreit in Hessen in den 70er Jahren, nachdem die konservativen Kräfte in Hessen die Gesamtschule damals haben verhindern können, jedenfalls als flächendeckende Einheitsschule, hat man mehr als zwei Jahrzehnte in Deutschland auch innerhalb der GEW oder bei vielen kritischen Bildungsforschern immer wieder gehört, lasst uns die Finger davon lassen, gegen die Gymnasialeltern kommt man nicht an. Bei den Politikern war das praktisch die Linie in der Bildungspolitik. Jetzt hat sich in den letzten Jahren endlich was getan in dieser Richtung. Gerade durch PISA und andere Ergebnisse ist es wieder ein bisschen offener geworden, in welche Richtung das in der Schulpolitik geht. Sollte dieser konservative Widerstand in Hamburg bei der Abstimmung erfolgreich sein, bedeutet das für alle, die für das Gymnasium sind, eine ungeheure Unterstützung. Und ich fürchte, es wird dann wieder in der Politik so sein wie in den 80er und 90er Jahren, dass man mit Hinweis auf Hamburg sagt, da kann man sowieso nichts machen, also lass uns die Finger davon lassen. Was haben denn die Befürworter, was hängt da so stark am Gymnasium? Ja, es ist ein bisschen komplizierter als mit dem Titel »Die Hamburger Elite« kämpft für ihr Gymnasium. Wenn man sich anguckt, 170.000 Unterschriften und vergleicht das mal mit der Wählerzahl bei der letzten Bürgerschaftswahl, das waren glaube ich 780.000, so reicht es nicht aus, wenn die wohlhabenden Hamburger aus Blankenese sich dafür engagieren. Das muss schon darüber hinausgehen. Und ich persönlich glaube, dass das eine Mischung ist. Also ich kann das auch nicht beweisen. Die Wortführer, ist klar, das sind im Wesentlichen Anwälte oder auch Ärzte oder was man im Fernsehberichten sieht. Aber die Unterstützung dürfte darüber hinausgehen, weil auch in Teilen der Mittelschichten, ich glaube sogar selbst bei einem, wenn auch kleineren Teil der qualifizierten Facharbeiterschaft, die glauben, dass ihre Kinder den Sprung aufs Gymnasium schaffen, das Gymnasium sowas darstellt wie eine Garantie dafür, dass man es später besser hat. Und zwar besteht diese Garantie darin, dass man zu jenen 40% gehört, die diesen Sprung überhaupt schaffen. Das bedeutet für die Zukunft auf dem Arbeitsmarkt, man hat schon mal 60% als potenzielle Konkurrenz weg. Das ist nicht immer so eindeutig. Also ich glaube nicht, dass jeder sich das so klar macht. Aber das Motiv ist bei vielen doch, die eigenen Kinder sollen zumindest das, was man selbst erreicht hat, halten können, dass die eigenen Kinder es mal besser haben. Das glauben inzwischen wahrscheinlich nur noch wenige, aber man möchte wenigstens die eigene Position für die Kinder weitergeben können. Und da ist das Abitur und das anschließende Studium ungeheuer wichtig. Und da ist so eine Vermischung von verschiedenen Motiven, dass man den Kindern eine gute Bildung zukommen lassen will und glaubt, das ist auf dem Gymnasium der Fall, dass man auch einen Status erhalten will. Das ist so ein Sammelsurium und ich glaube, dass abgesehen von dem Kern, der das organisatorisch trägt, der sicherlich aus dem etablierten Hamburger Bürgertum stammt, dass sich darum, was die Unterstützer angeht und vor allem diejenigen, die unterschrieben haben, ein relativ breiter Kreis gebildet hat, der meines Erachtens in der Diskussion von denen, die diese Reform wollen, häufig unterschätzt wird. Also ich habe Diskussionen miterlebt, wo dann GEW-Vertreter gesagt haben, alle Parteien sind dafür, das kann gar nicht schiefgehen. Da bin ich mir alle überhaupt nicht sicher, ob das nicht schiefgehen kann, weil diejenigen, die bei einer Volksabstimmung für die Reform mobilisiert werden müssten, in der Regel viel schwerer zu mobilisieren sind als diejenigen, die fürs Gymnasium sind. Aber man könnte natürlich auch so rum einen gewissen Hoffnungsschimmer sehen, dass natürlich die Eltern, die jetzt vielleicht nicht so den Gymnasialzugang haben, einfach sehr viel Chancen darin sehen, dass ihre Kinder jetzt vielleicht 6 Jahre gemeinsam lernen können. Könnte man die nicht genauso gut für die Reform mobilisieren? Ja, man muss es nur machen. Also man muss da sich sehr engagieren. Das passiert nicht von selbst. Also man kann sich nicht darauf verlassen, dass alle Parteien dafür sind, weil dieses Bekenntnis der Parteien ist ja zumindest bei der CDU und bei der FDP eher brüchig. Also weil ein erheblicher Teil ihrer eigenen Wählerschaft ja für dieses Volksbegehren sein dürfte. Und bei denen, deren Kinder davon profitieren würden, also gerade aus den ärmeren Stadtvierteln in Hamburg, also wenn man jetzt den Süden von Hamburg sich anguckt oder so, da bin ich mir nicht sicher, ob die dann auch wirklich hingehen. Also nach allen Erfahrungen, wenn man sich normale Wahlanalysen anguckt, dann kann man eine Grundregel aufstellen, die heißt, je reicher ein Stadtviertel, umso höher ist die Wahlbeteiligung. Also man hat das mal in Bremen untersucht bei der letzten Bundestagswahl. In den gutbürgerlichen, wohlhabenden Bezirken war die Wahlbeteiligung wie immer bei 80-90%. In den ärmeren Viertel, den sogenannten sozialen Brennpunkten, lag sie zum Teil bei gerade noch 30%. Das heißt, da sind viele Eltern, die selbst wenn sie der Meinung sind, das kommt unseren Kindern vielleicht zugute, die sich nicht sicher sind und die sagen, ach, die da oben tun sowieso nichts für uns und irgendwie wird das sowieso dann wieder nichts nützen. Und die Bereitschaft, da wirklich hinzugehen, ist nicht automatisch da, nur wenn man praktisch sagt, das ist doch für eure Kinder ein Vorteil. Da muss man schon mehr Überzeugungsarbeit leisten und ich glaube, da muss man sehr stark deutlich machen, was das nicht nur für Hamburg und für die nächsten 1-2 Jahre, sondern was das dauerhaft bedeutet. Wobei man dann natürlich eigentlich andersrum auch sagen könnte, es gibt jetzt schon Jahrzehnte Erfahrung mit der Gesamtschule. Es gibt doch auch viele Eltern, die gesehen haben, Mensch, mein Kind kann auch mit in Anführungszeichen ärmeren Kindern trotzdem das Abitur erlangen und trotzdem studieren gehen. Ist aus dieser Erfahrung, die es ja wirklich schon einige Jahrzehnte gibt, so wenig übrig geblieben, dass diese Befürworter des Gymnasiums so stark werden können? Ja, wenn man sich Hamburg anguckt, also wenn ich die Zahlen richtig in Erinnerung habe, ist es ja so, dass in Hamburg ungefähr ein Drittel eines Jahrgangs, gutes Drittel aufs Gymnasium geht und ein Viertel ungefähr auf die Gesamtschule. Also es ist ja, wenn man den Weg zum Abitur sich anguckt, gibt es die 2 Wege in Hamburg ja schon. Aber es wird in Hamburg so sein wie in vielen Städten, dass das Gymnasialabitur ein anderes ist als das Gesamtschulabitur, das einfach ein anderes Image hat und dass gerade Eltern, die aufstiegsorientiert sind, großen Wert darauf legen, dass ihre Kinder ein richtiges Abitur machen, sodass man da schon eine Spaltung drin hat. Und diese Abgrenzung nach unten ist im Augenblick, glaube ich, besonders wichtig in Teilen der Mittelschichten, weil die Bedrohung, die sie empfinden angesichts der Finanzkrise und der Wirtschaftskrise, die daraus resultiert hat, diese Bedrohung, dass man irgendwie nicht weiß, geht das überhaupt so weiter und mit den Arbeitsplätzen und alles, was im Augenblick so in der Diskussion ist, das führt dann dazu, das kann man auch auf anderen Gebieten sehen, dass Abgrenzungen gegen unten, gegen die da unten, also diese berühmte Diskussion über die Leistungsträger, die in allen Feuilletons der Republik stattgefunden hat oder das, was Westerwelle gesagt hat, das zwar im Ton nicht akzeptiert worden ist, aber wenn man Umfragen trauen kann, doch von über der Hälfte der Bevölkerung in der Sache als nicht falsch empfunden worden ist, dass solche Abgrenzungen nach unten auch im schulischen Bereich wieder stärkere Zustimmung finden. Da muss man sehr aufpassen. Also da kann man nicht schlicht und einfach nur nach dem Muster vorgehen, das sind die da von der Elbchaussee und der Rest der Bevölkerung, der wird das schon richtig sehen, sondern da muss man aktiv Aufklärungsarbeit machen, was das letztendlich bedeutet für die eigenen Kinder, wenn diese Initiative sich durchsetzt. Wobei man, Sie weisen ja zu Recht darauf hin, dass es Mittelstandsängste gibt. Ja. Wenn man sich die Protagonisten dieser Initiative anguckt, habe ich aber schon eher den Eindruck, es ist der alte, gut eingesessene Hamburger Geldadel in Anführungszeichen. Mhm. Und von Beuys hat ja heute auch nochmal in der Bild-Zeitung, wie gesagt, dieses Interview sich ganz deutlich gegen die Hamburger Elite gewendet. Da frage ich mich, die müssten ja eigentlich, jetzt namentlich Walter Scheuer, aber auch viele andere, die brauchen ja eigentlich wahrscheinlich keine Angst vor sozialem Abstieg haben. Nein, nein, bei denen ist das Motiv ein anderes. Die müssen aber, um eine Mehrheit zu kriegen, die erreichen, die Angst vor sozialem Abstieg haben. Denn ihre eigene Gruppe, die ist viel zu klein. Also die würden nie 170.000 Unterschriften nur aus diesem Milieu zusammenkriegen. Das heißt, sie müssen nach außen, ist ja dasselbe, was Westerwelle auch macht oder alle, die wie Sarrazin oder so, die versuchen in der augenblicklichen politischen Konstellation in den Mittelschichten, wo das unentschieden ist, wo man Angst hat, nach unten abzusinken, wo man Wut hat auf die da oben und ähnliches, die versuchen, die Mittelschichten auf ihre Seite zu ziehen. Das heißt, den Mittelschichten das Gefühl zu vermitteln, sie sitzen eigentlich mit denen oben in einem Boot und nicht mit denen unten. Und das ist auch in der Schulpolitik. Das heißt, bei denen, die das im Wesentlichen organisatorisch tragen, das sind die klassischen Vertreter des Hamburger Bürgertums. Und die wollen schlicht und einfach ihr Gymnasium retten. Und zwar wahrscheinlich nicht nur das Gymnasium insgesamt, sondern bestimmte Gymnasien. Also Hamburg gehört ja zu den wenigen Städten bundesweit, wo es Gymnasien gibt, die auch bundesweit bekannt sind. Also das Johanneum ist so wie das Graue Kloster in Berlin eines der wenigen Gymnasien, die über die eigene Stadt hinaus Bekanntheitsgrad erreicht haben. Und ich glaube, darauf zielt das ab, weil diese Schulreform natürlich auch die Gymnasien betrifft, an denen die eigenen Kinder sind. Wenn das nur die Gymnasien wären, wo die eigenen Kinder nicht sind, da wird man wahrscheinlich auch gelassener mit umgehen. Aber man muss eben, damit das Ganze erfolgreich ist, doch einen erheblichen Teil der Mittelschichten auf seine Seite ziehen. Und da muss man mit diesen Ängsten operieren. Ist es denn ein spezifisches Hamburger Problem aus Ihrer Sicht und aus Ihrer Erfahrung? Also ist es ein Problem der Hamburger Eliten ist? Oder ist das auch denkbar in Gesamtdeutschland, wenn jetzt die Diskussion beginnt, wollen wir längeres gemeinsames Lernen? Es ist was Spezifisches und was Allgemeines. Also es gibt überall eine Diskussion über die schulische Bildung. Und es gibt überall Befürchtungen im Bürgertum wie auch in Teilen der Mittelschichten, dass ein längeres gemeinsames Lernen für die eigenen Kinder nicht gut ist. Also da gibt's so eine Sicht der Dinge, die ist für Deutschland weltweit wahrscheinlich einmalig, vielleicht gibt's das auch in Österreich oder in der Schweiz, dass man glaubt, Kinder wären am besten dran, wenn sie in homogenen Gruppen lernen. Also der in der deutschen Gesellschaft fest verankerte Glaube, das geht bis weit in die Arbeiterschaft rein, dass es am besten ist, Kinder zusammen lernen zu lassen, die möglichst ähnliche Voraussetzungen haben. Das ist pädagogisch völliger Unsinn. Also es gibt jede Menge Untersuchungen, die das Gegenteil beweisen, internationale Untersuchungen oder es ist noch nicht lange her, da hat es in Berlin, die ja so einen ähnlichen Versuch gemacht haben, gleich nach der vierten Klasse nicht mehr zu separieren, sondern länger zu warten und da hat es einen Vergleich gegeben, des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung unter dem langjährigen Chef dieses Instituts, einem nicht gerade kritischen oder linken Pädagogen. Und das Ergebnis war ganz eindeutig. Die Kinder aus besseren Familien, wie das dann so heißt, also aus bildungsbürgerlichem Umfeld, die nach der vierten Klasse sofort aufs Gymnasium gegangen sind, haben in den 2 Jahren bis zum Übergang zur siebten nicht mehr gelernt als die Kinder, die noch bis zur 6. zusammen mit anderen Kindern in dieser Gemeinschaftsschule geblieben sind. Das heißt, die Vorstellung, dass man drunter leidet, wenn man mit schlechteren Schülern oder mit Schülern mit einem schlechteren sozialen Hintergrund zusammen ist, ist pädagogisch und wissenschaftlich einfach unsinnig. Sie ist aber nichtsdestotrotz fest in den Köpfen verankert. Und da glaube ich, dass diese Angst bundesweit festzustellen ist, was spezifisch jetzt Hamburg angeht. In Hamburg gibt es, anders als in Berlin, keinen großen Trend zu den Privatschulen. Jedenfalls kann ich das so von außen nicht feststellen. Das heißt, es gibt in jeder Stadt und in jeder Region Besonderheiten. Die einen verteidigen ihr Gymnasium, so wie es ist. Die anderen entfliehen gleich aus dem öffentlichen Schulsystem, und das ist in Berlin typisch, und schicken die Kinder auf Privatschulen. Es gibt dann große Flächenstaaten, wo das nicht so zugespitzt ist. Das muss man ja auch sagen. In Hamburg, die Zuspitzung resultiert ja auch daraus, dass Stadt und Bundesland praktisch identisch sind. Das hat man normalerweise nicht. Das heißt, wenn in München so ein Konflikt entsteht, ist das erstmal ein kommunaler Konflikt, der für Nürnberg oder Augsburg nicht zwingend dieselbe Rolle spielt. Das ist eben in Hamburg, Berlin und Bremen anders. Und dadurch gibt es eine Zuspitzung. Und ich glaube, in Hamburg kommt noch was dazu, dass ein Teil der klassischen CDU-Wählerschaft es bis heute nicht verwunden hat, dass es Schwarz-Grün gibt. Also ich bin nun kein Anhänger von Schwarz-Grün, aber für so einen konservativen, klassischen CDU-Wähler ist das nicht so einfach zu sagen, statt Schwarz-Gelb gibt es jetzt Schwarz-Grün. Da gibt es ja doch eine Reihe von Reibungspunkten. Und ich glaube schon, dass auch da ein Teil dieser Kampagne seine Wurzeln hat, dass man schlicht und einfach einen schwarz-grünen Senat ein bisschen aus den Angeln heben will. Ja, ich hatte jetzt gerade nochmal nachgelesen, also laut Statistischem Bundesamt habe ich irgendwie eine Zahl, dass 8% der Schüler in Deutschland schon Privatschulen besuchen. Ja, das ist stark, das ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen, wobei man immer sagen muss, die Masse der Privatschulen sind konfessionelle Gymnasien. Aber das hat man in Hamburg ja auch, dass kirchliche Gymnasien einen hohen Zulauf haben, weil sie eines versprechen können, was öffentliche Schulen nicht versprechen können. Sie können eine Selektion beim Zugang versprechen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man auf einen Nordafrikaner oder auf einen Türken an einem katholischen Gymnasium trifft, ist natürlich viel, viel geringer als beim normalen staatlichen Gymnasium. Herr Hartmann, ich habe das Gefühl, wenn man in Hamburg sieht, dass es eine doch relativ große Zustimmung zu dieser konservativen Bürgerinitiative gibt, dass der Senat auch viele Kardinalfehler macht, also immer wieder neue Sachen auflegt, in einem unglaublichen Tempo die Reform vorantreibt und auch immer wieder unpopuläre Maßnahmen trifft. Ist der Senat an der Stelle auch falsch beraten? Das kann ich von außen noch gar nicht beurteilen. Also ob das Tempo eine Rolle spielt, da bin ich mir nicht so sicher. Weil das ist ein Standardargument, man soll die Leute nicht überfordern, aber es gibt so Grundsatzentscheidungen, die muss man zwar gut vorbereiten und da muss man sich auch drauf konzentrieren, aber die darf man auch nicht verschleppen. Also die gesamte Gesamtschuldiskussion in den 70er Jahren hat ja gezeigt, wenn man das immer weiter verschiebt, das nützt auch gar nichts. Die Schweden haben einfach Ende der 60er Jahre binnen eines relativ kurzen Zeitraums passive Überzeugungsarbeit geleistet und haben dann auf einen Schlag das gesamte Schulsystem umgestellt. Oder wenn man sich, auch wenn das jetzt ganz woanders hingeht, anguckt, was gerade mit der Gesundheitsreform in den USA passiert ist, diese Diskussion mit den Republikanern hat Obama am Schluss auch nichts gebracht. Irgendwann hat er sagen müssen, ja oder nein. Und ich denke, das ist bei schulischen Dingen in Deutschland genau dasselbe. Da muss man einfach Farbe bekennen, was man dann nicht machen sollte. Gleichzeitig andere Dinge anzupacken, die ebenfalls umstritten sind. Also wenn das stimmt, was ich jetzt gelesen habe, dass die in Hamburg die Kita-Beiträge gleichzeitig erhöht haben, dann ist das taktisch zumindest sehr ungeschickt. Es kann sein, dass das sachlich gerechtfertigt ist, also dass man besser Verdienende mehr heranziehen sollte zu diesen Kita-Beiträgen. Da bin ich nicht ganz sicher, weil ich die genauen Umstände nicht kenne. Aber in so einer Situation das zu machen, ist natürlich taktisch völlig unklug, weil man zusätzlich Leute gegen sich aufbringt, die dann vielleicht einfach nur aus Wut oder Zorn über die gesamte Bildungspolitik sagen, so, jetzt unterschreibe ich da. Ja, ähnlich ist es, da weiß ich aber jetzt auch nicht den ganz aktuellen Stand, also die Inklusion von Schüler und Schülerinnen mit Behinderung steht ja auch auf dem Programm in Hamburg und sind dann noch auf einmal Zahlen von der Behörde rausgegeben worden, dass die Zeit, die für zusätzliche Förderung für diese Schüler zur Verfügung steht, halbiert werden soll vom jetzigen Ist-Zustand in den integrativen Regelklassen aus und IE- und IR-Klassen ausgesehen. Und das fand ich taktisch einfach sehr unklug, weil das natürlich, dann bleiben Fragmente im Kopf hängen. Man merkt, es ist eingebettet irgendwo in ein großes Sparpaket. Ja. Dann kann man Reformen natürlich auch mal sehr schwer wirklich an den Mann oder an die Frau bringen. Ja, da hätte man offensiv argumentieren müssen. Man hätte dann sagen müssen, es geht uns grundsätzlich um Integration. Und genauso wie das Argument unsinnig ist, dass Kinder aus verschiedenen sozialen Teilen der Gesellschaft, dass Kinder mit unterschiedlichen Leistungsniveaus zusammen nicht gut lernen können, sodass für jeden, was dabei rauskommt, so unsinnig ist es zu behaupten, dass Kinder mit Behinderung die Lernerfolge der anderen beeinträchtigen. Das ist auch nicht nachgewiesen. Alle Untersuchungen sagen auch das Gegenteil. Und ich erinnere mich an Filmemacher, mit dem ich in meiner Talkshow gesessen habe, der einen sehr schönen Film in Berlin gemacht hat über so eine Integrationsklasse. Und was da alles an Lernerfolgen erzielt worden ist, weit ab von dem, was üblicherweise nur als Leseleistung oder mathematische Leistung erfasst wird. Das hat auch funktioniert, aber daneben ist viel anderes auch gelernt worden, was Solidarität angeht, Umgang mit anderen und Ähnliches. Und wenn man das so verknüpft hätte, dann wäre das wahrscheinlich sinnvoll gewesen, aber dann hätte man auch sagen müssen, da kann man nicht gleichzeitig die Gelder kürzen. Das ist klar, da muss man allenfalls zusätzliche Gelder reinstecken. Und heute wurde gerade noch über die Presse verkündet, im Rahmen dieser Iglu-Studie, dass in Deutschland immer noch sehr viel von der sozialen Herkunft nach wie vor eine Rolle spielt. Könnte die 6-jährige Primarschule jetzt am Beispiel Hamburg dieses Problem denn wirklich lösen? Lösen nicht. Lassen Sie mich noch eins vorab sagen. Also bei dieser Studie, die ist ja noch nicht direkt vorgestellt, sondern es sind Ergebnisse der Studie von 2006, die Kultusminister so lange unter Verschluss gehalten haben, weil sie nicht wollten, dass das rauskommt. Und dabei spielt Hamburg auch wieder eine besondere Rolle. Hamburg gehört zu den 3 Bundesländern, wo die Gymnasialempfehlung in besonders hohem Maße von der sozialen Herkunft abhängt. Das heißt, die Eltern in Hamburg wissen schon, was sie da verteidigen, und die anderen müssten wissen, was sie erreichen können. Also das ist aber jetzt eine Sonderfunktion der ganzen Studie, dass man Hamburg eben nochmal besonders herausgestellt hat. Was die Frage angeht, so kann man das Problem damit nicht lösen, aber man kann der Lösung einen Schritt näher kommen. Im Augenblick geht es ja in der Bildungspolitik darum, überhaupt mal in die richtige Richtung zu gehen. Was wir ja lange in Deutschland erlebt haben, dass man nach der Diskussion über die Gesamtschule sich eingegraben hat und gesagt hat, das System bleibt so, wie es ist, das dreigliedrige System. Die Konsequenzen sind eindeutig, was den Zusammenhang von sozialer Herkunft und Bildungsabschluss angeht. Also da hat man nicht nur durch PISA, durch viele Studien immer wieder dieselben Ergebnisse, dass der in Deutschland nun besonders eng ist. Das heißt, Kinder aus armen Familien, aus Arbeiterfamilien und Ähnlichem haben es in Deutschland besonders schwer, zu hohen Bildungsabschlüssen zu kommen. Und das hat sehr viel mit der Dreigliedrigkeit des Bildungssystems zu tun. Und so ein Schritt jetzt wie in Hamburg, dass man zumindest die gemeinsame Zeit auf 6 Jahre verlängert, sage ich, das ist keine Lösung, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Auch wenn man wie in Skandinavien 9 Jahre zusammen lernt, kann man nicht alle Unterschiede ausgleichen. Das heißt, diejenigen, die in einem Ärztehaushalt oder einem Professorenhaushalt oder vergleichbarem groß werden, die Kinder haben natürlich immer noch einen Vorsprung. Aber die Kinder, die in dieser Hinsicht Nachteile haben, haben nur eine einzige Chance, wenigstens einen Teil dieses Handicaps aufzuholen. Das können Sie nur in einem öffentlich-rechtlichen Bildungssystem schaffen. Also Privatschulen scheiden aus, weil das Geld nicht da ist. Und je gegliederter ein System ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass diejenigen, die die besseren Voraussetzungen haben, dass die auch die positiven Elemente dieses gegliederten Schulsystems für sich beanspruchen können. Das bedeutet, alle diejenigen, die von Hause aus, also gerade Migranten oder so, die da ein Handicap haben, haben nur eine einzige Chance. Und diese Chance besteht darin, dass der öffentliche Bereich möglichst gut ausgestattet wird und dass sie möglichst lange zusammenbleiben, alle in einer Klasse oder in einer schulischen Einheit, weil damit auch der Angleichungsprozess, also dass die Schwächeren von den Stärkeren lernen, begünstigt wird. Würde das denn auch der aktuellen Entwicklung des Kapitalismus entsprechen? Also um eine sehr pauschale Frage zu stellen. Ja. Die Wirtschaft kann man natürlich nicht pauschalisieren, aber wäre diese Antwort, also davon wegzukommen von dieser alten, aufgegliederten Schulsystem in Deutschland, ist das die Antwort auch auf aktuelle ökonomische Anforderungen in Deutschland? Ja, das kann man auch so eindeutig nicht beantworten. Es ist natürlich so, dass dieses dreigliedrige Schulsystem auf Dauer Probleme aufwirft. Wenn man sich anguckt, dass inzwischen jeder dritte Jugendliche oder jedes dritte Kind unter 15 Jahren aus einem Haushalt stammt mit dem berühmten Migrationshintergrund, dann ist klar, dass solange bei denen die Bildungsabschlüsse so niedrig sind, wie sie sind, also für fast 3/4 aller türkischen Jugendlichen findet nach dem Ende der Pflichtschulzeit, also wenn sie die Hauptschule beendet haben, mit oder ohne Abschluss überhaupt keine weitere Bildung mehr statt. Also weder eine berufliche Bildung noch eine schulische oder gar ein Studium, dass das auf Dauer auch für die Wirtschaft zum Problem wird, weil schlicht und einfach die Anzahl der zur Verfügung stehenden qualifizierten Arbeitskräfte bei den kleiner werdenden Jahrgängen von Jahr zu Jahr schrumpfen wird. Das heißt, die müssen sich schon überlegen, wie das geht. Und es war, glaube ich, die Hamburger Handwerkskammer zusammen mit der von Baden-Württemberg, die vor etlichen Jahren schon mal gegen die Dreigliedrigkeit öffentlich zu Felde gezogen sind, weil sie schlicht und einfach merken, dass die Absolventen, die sie bekommen, als Produkt dieser Dreigliedrigkeit eine Menge an Schwächen aufweisen und sich erhofft haben, wenn man die Dreigliedrigkeit aufhebt, dass sie einfach bessere Bewerber bekommen. Also das ist auf der einen Seite sicherlich so, dass die Dreigliedrigkeit, was die Qualifikationen angeht, ein Problem für Teile der Wirtschaft darstellt. Auf der anderen Seite muss man sehen, wenn man jetzt andere Länder sich anguckt, die kein dreigliedriges Schulsystem haben, es gibt natürlich andere Formen der Differenzierung. Ob das nun spezielle Eliteschulen sind wie in Großbritannien, also wo es einen Privatschulsektor einfach gibt, wo die Trennung weniger im öffentlichen Sektor läuft als zwischen öffentlichem und privatem Sektor. Das ist in Frankreich zum Teil ähnlich, auch in den USA, oder ob man wie in den USA die Schulen einfach kommunal finanzieren lässt. Und dann ist klar, wenn man es jetzt auf Hamburg überträgt, wenn Sie dann eine Schule haben in Hamburg-Harburg oder in noch stärker benachteiligten Teilen der Stadt, oder wenn sie eine Schule haben in Blankenese und die müssen sich aus dem jeweiligen kommunalen Umfeld finanzieren, also aus den Stadtteilen, dass die Unterschiede da auch gravierend sein werden. Das heißt, es gibt solche Differenzierungen in vielen Ländern, die formal ein einheitlicheres Schulsystem haben als wir, weil in der Bildungspolitik immer zwei Dinge zusammenstoßen. Bildungssysteme haben traditionell ja eine Doppelfunktion. Sie müssen auf der einen Seite auch für eine kapitalistische Wirtschaft Arbeitskräfte ausbilden. Das heißt, eine Wirtschaft und ein Kapital, was keine qualifizierten Arbeitskräfte zur Verfügung hat, wird irgendwann darunter leiden und dann werden die sich bemühen, daran was zu ändern. Auf der anderen Seite ist gerade im Bildungssystem auch immer ein ganz entscheidender Mechanismus, um Klassenverhältnisse zu reproduzieren, Herrschaftsverhältnisse zu reproduzieren, und das geht nicht immer Hand in Hand. Also ich will es mal am Beispiel der deutschen Bildungsreform der 60er Jahre sagen. Unter dem Aspekt der Herrschafts- und Klassenreproduktion war das deutsche Hochschulsystem der 50er und 60er Jahre perfekt. Wer an die Hochschule kam, das waren 5, 6, 7%, hatte damit praktisch die Garantie auf einen qualifizierten Arbeitsplatz. Es waren in der Regel die Kinder aus bürgerlichen Familien oder aus dem Randbereich, dem oberen Randbereich der Mittelschichten, und die kamen dann wieder dahin, wo ihre Eltern auch schon gesessen hatten. Das war ein richtiger Reproduktionsmechanismus. Für die Wirtschaft insgesamt war der Anteil von 5 bis 7% aber auf Dauer zu gering. Das heißt, die Bildungsexpansion der 60er Jahre erfüllte auch Anforderungen des Kapitals zur damaligen Zeit, sodass zu diesem Zeitraum die zwei Funktionen des Bildungssystems nicht Hand in Hand gingen. Danach hat es wieder eine ganze Zeit funktioniert und jetzt gibt es wahrscheinlich wieder Probleme, weil die Bildungsdiskussion ja nicht nur in Hamburg in den letzten Jahren sehr heftig geführt wird und gerade die Ergebnisse von PISA doch große Teile nicht nur der Bevölkerung, sondern auch der Wirtschaft verunsichert haben, ob das nun das Gelbe vom Ei ist. Aber man muss immer sehen, dass die Gemengelage bei bildungspolitischen Diskussionen in der Regel eine komplizierte ist, dass man nicht einfach sagen kann, es gibt Erfordernisse des Kapitals und die setzen sich so und so durch und das sind die Interessen, die dahinter stehen und danach läuft es. Dann so einfach ist das gerade bei Bildung nicht. Herr Hartmann, Sie haben das eben angesprochen, dass es in den 60er Jahren schon einmal eine Diskussion um die Gesamtschuleinführung gegeben hat und es Anforderungen des, in Anführungszeichen, Kapitalismus, so global kann man das ja nicht sagen, gegeben hat für eine Veränderung von Schulsystem in Deutschland. Ich habe aber den Eindruck, dass diese Dreigliedrigkeit ja doch sehr tief verwurzelt ist und irgendwie neulich in der Literatur tauchte nochmal der Sputnik-Schock auf. Es hat ja immer mal scheinbar so Wellen gegeben, wo man hektisch auf gesellschaftliche Veränderungen reagiert hat. Ja, das war damals, also der Sputnik-Schock heißt ja nichts anderes, als dass man Anfang der 60er diese berühmte Bildungskatastrophe, die hier ausgerufen worden ist, darin gesehen hat, dass die Russen mit ihrem ersten Satelliten im Weltraum ganz offensichtlich technologisch damals dem Westen überlegen waren. Das war zumindest der Eindruck, den man hatte. Und man hatte Angst, angesichts der im Vergleich auch zu den USA oder zu Frankreich sehr niedrigen Zahl von Hochschulabsolventen oder von Studierenden insgesamt, den Anschluss zu verlieren. Also ganz mal platt gesagt, irgendwann den Russen nicht mehr an der Elbe zu haben, sondern am Rhein. Und das hat natürlich politisch alle Reformbemühungen damals massiv unterstützt. Trotzdem musste es auch damals den Weg des Protestes gehen. Also ohne die massiven Proteste der Studierenden hätte sich auch nicht so viel getan. Es wäre alles sehr viel langsamer gegangen und ob es so weit gegangen wäre, weiß ich auch nicht. Denn in Deutschland war doch extrem stark eine Ansicht, vor allem bei denen, die in der Pädagogik beruflich tätig waren, also bei den Lehrkräften, als auch bei den Eltern, die klassischerweise ihre Kinder aufs Gymnasium schickten, verankert, die sah grob so aus. Es gab einen sehr einflussreichen deutschen Pädagogen namens Valentin, und das war so das Credo der deutschen Pädagogik damals. Es gibt in der Bevölkerung ganz biologisch eine Verteilung, die sieht so aus: Es gibt 10% theoretisch Begabte, die gehen halt aufs Gymnasium. Es gibt 10% theoretisch praktisch Begabte, die gehen auf die Realschule, und 80% sind praktisch begabt, gehen auf die Volksschule. Die Volksschule bedeutete damals, das werden die meisten Hörer ja nicht mehr wissen, weil das Alter wird vermutlich die Mehrzahl nicht haben, 8 Jahre ohne Fremdsprachen, ohne Naturwissenschaften, ohne sowas wie Erdkunde. Also da gab es dann Heimatkunde statt Geschichte, es gab Werken und all diese Dinge. Es gingen eben 80% dahin, das heißt, die Volksschule konnte nicht den Status einer Restschule haben wie die Hauptschule heute, aber das Angebot war schon relativ mager. Und das hat sich dann verändert, diese pädagogische Ansicht auch, aber, und das erschreckt mich immer wieder, diese pädagogische Ansicht ist nie völlig verschwunden. Also ich habe vor ein paar Wochen eine Panoramasendung gesehen, und da hat eine Aktivistin dieser Initiative in Hamburg etwas gesagt, was mich sehr daran erinnert hat. Sie hat dann so sinngemäß gesagt, die Bildungsreformen haben ein akademisches Proletariat geschaffen, das weder für eine akademische noch für eine gehobene wissenschaftliche Laufbahn geeignet ist. Das heißt, da gibt es auch so ein biologisches Verständnis. Es gibt einfach so und so viel Prozent der Bevölkerung, die dazu nur in der Lage ist, und bei dem Rest ist das eigentlich sinnlos, wenn man das versucht. Oder es gibt von Sarrazin, also dem früheren Berliner Finanzsenator und jetzt dem Bundesbank-Vorstandsmitglied, so eine Äußerung, wo er dann sagt, 15-Jährige, die nicht richtig lesen und schreiben lernen können, da kann man eben nichts machen. Und dann hängt da dran, und das drückt so ein bisschen aus, so den Sozialdarwinismus, der dahinter steht, im Krieg hilft man auf den verwundeten Plätzen auch zuerst den leicht Verwundeten. Das heißt, sinngemäß, das hat er nicht gesagt, die schwer Verwundeten, wo die Chancen gering sind, die lässt man dann eben sterben, weil es sinnvoller ist, die knappen Ressourcen dort zu konzentrieren, wo man größere Chancen hat. Und das bedeutet übertragen auf den Schulsektor: Migrantenkinder, die mit 13, 14 immer noch nicht ordentlich lesen und schreiben können, so seine Worte dann, die lässt man eben hinten rüberfallen. Und das ist ein Denken, was anknüpft, was biologistisch argumentiert. Und ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren so ein Muster in den Köpfen wieder stärker zum Vorschein kommt. Also wenn ich mir so Vorträge, ich halte relativ viele Vorträge auch vor bürgerlichem Publikum, wenn ich mir das angucke oder aus Gesprächen mit anderen, also wie der Julia Friedrichs zum Beispiel, die ja regelmäßig auch Lesungen macht, so lässt sich eines feststellen: Die ältere Generation, also ich sage mal so ab 50 aufwärts, die Systemkonkurrenz, die zum Teil auch noch in Erinnerung zumindest den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben, die sind sehr viel vorsichtiger. Die denken vielleicht in Teilen so, aber die sind sehr viel vorsichtiger, das offen auszusprechen. So diese biologischen Muster, es gibt eine Elite in der Gesellschaft, das ist einfach so, es gibt eine Masse, und da muss man eben sich mit abfinden, und die einen führen und die anderen gehorchen halt. Und es gibt eine jüngere Generation, vor allem bei denen so unter 35, da muss man sagen, die machen das ohne alle Selbstzweifel. Die argumentieren ganz offen, das ist eben so, wir sind Elite oder wir sind diejenigen, die einfach besser sind, und dementsprechend haben wir auch mehr Anrechte, und das bezieht sich dann nicht nur auf Bildung, das geht dann auch gleich auf Einkommen, auf Steuersysteme und Ähnliches. Das heißt, es tritt eine Spaltung in den Köpfen ein, die tiefgreifender ist als früher, und damit erfahren Denkmuster eine Renaissance, die wir in den 50er und 60er Jahren mal offen hatten, die inzwischen aber offen vertreten werden. Und ich sage noch so ein Beispiel, was ja vor ein paar Jahren für mich noch völlig unvorstellbar war, dass der Chefredakteur der Zeit, Giovanni Di Lorenzo, der allgemein in Journalistenkreisen als eher vorsichtig und besonnen gilt, dass der auf der ersten Seite der Zeit zu Migranten was sagt, also die Einwanderung, die deutschen Sozialsysteme, was am nächsten Tag positiv auf der ersten Seite der Bildzeitung steht. Das ist sowas wie ein Schulterschluss, sage ich jetzt mal, zwischen Bildungsbürgertum und den Stammtischen der Republik. Und damit wird was salonfähig gemacht, auch öffentlich an Denken, was vor ein paar Jahren so nicht möglich gewesen wäre. Das heißt, das, was wir im Hamburger Schulstreit sehen, ist nur ein Teil einer Gesamtentwicklung, die unglaublich polarisierend ist und letztendlich darauf rausläuft, den Armen oder Benachteiligten oder sozial Schwachen in einer Gesellschaft die Schuld dafür selber zuzuschieben. Die wollen nicht arbeiten, die wollen sich nicht bilden, die sitzen dann vorm Fernsehen und hauen sich die Snacks oder was weiß ich rein und saufen Bier und lassen die Kinder vor der Glotze verblöden. Das sind ja immer so die Vorstellungen. Und wenn die die Schuld selber haben, dann braucht man da auch kein Geld reinzustecken. Und das ist ein Muster, was weit über den Bildungssektor hinaus gravierende Konsequenzen politisch hat. Aber es hat ja dann auch die Konsequenz, dass es Millionen Menschen gibt, die hinten rüberfallen, die aber vielleicht sich auch nicht einfach ruhig verhalten, die zum einen, wenn man in dem System denkt, unglaubliche Kosten verursachen und Ungebildete ja einfach wirklich definitiv keinen Zugang mehr zum Arbeitsmarkt haben, weil die Qualifizierungen einfach immer weiter gestiegen sind. Kann sich eine Gesellschaft denn diese Spaltung auf Dauer überhaupt leisten? Ja. Das hängt immer davon ab, welchen Preis eine Gesellschaft bereit ist zu akzeptieren. Also wenn Sie ins Ausland gucken, in Frankreich, die Banlieues, das sind Zustände, die haben wir in Deutschland bislang noch nicht. Also so eine totale Ausgrenzung an den Stadträndern oder in den USA noch viel schlimmer, die Ghettos. Das heißt, da nimmt eine Gesellschaft in Kauf, dass ein Teil praktisch vollkommen abgehängt wird, solange der Rest funktionsfähig bleibt. Also am Beispiel der Kriminalität, solange die Kriminalität in diesen Ghettos sich austobt, kann es den Mittelschichten oder vor allem der Upper Class relativ egal sein. So gehen die halt auch damit um. Auf Dauer beeinträchtigt das die Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft, wenn man es mal ganz platt ökonomisch sieht, beeinträchtigt aber vor allem die politische Teilhabe. Also was man überall sehen kann, ist, dass die Armen sich irgendwann sagen, die da interessieren sich sowieso keiner für uns, also machen wir unser eigenes Ding und gucken, wie wir irgendwie zurechtkommen. Das ist auf Dauer gesehen für die Gesellschaft eine ganz verhängnisvolle Entwicklung. Aber im Augenblick, glaube ich, stehen wir in Deutschland an so einem Punkt, wo diese Auseinandersetzung erst richtig losgeht. Also wir haben die letzten Jahre eine deutliche Verschlechterung erlebt, was jetzt gerade den Anteil der Armen angeht. Wir haben auch Verschlechterungen zum Teil im Bildungssektor gehabt. Aber die wirklichen großen Probleme werden jetzt erst kommen in den nächsten Jahren, wenn es heißt, die Kassen sind leer. Also das, was in Hamburg ja auch jetzt angekündigt worden ist, dass das mit der Garantie für Kitaplätze nicht hinhaut. Wir haben in Hessen gerade die Ankündigung, im nächsten Jahr wird im Hochschulhaushalt werden 30 Millionen eingespart. Das sind ja alles so Vorboten für die Auseinandersetzung, die dann in den nächsten Jahren kommen werden. Und da glaube ich allerdings, gerade im Bildungssektor, weil da eben Geld fehlt an allen schon seit langem, da wird mit dem Argument, wir haben halt kein Geld, vieles dann erschlagen. Und da muss man sich dann schon fragen, warum haben wir kein Geld? Und wo könnte man sich das Geld holen? Also es war gestern, glaube ich, in der Zeitung, dass der Vorstand der ASH Nordbank 10% höheres Gehalt genehmigt bekommt, obwohl die wieder, glaube 700 Millionen Miese einfahren oder eingefahren haben im letzten Jahr. Das heißt, man müsste den Blick mal mehr nach oben als nach unten richten. Im Augenblick tun aber viele alles dafür, dass sich der Blick vor allem nach unten richtet, also dass die unten überversorgt sind. Und deswegen glaube ich, so eine Bildungsdiskussion ist ja ein Teil einer Gesamtdiskussion. Und daraus gewinnt die auch ihre Schärfe, dass man in dieser Bildungsdiskussion vielleicht klar machen kann, dass die wirkliche Kluft nicht zwischen der Mitte und denen unten liegt, sondern dass es eigentlich zwischen oben und der Mitte und unten, dass da die Trennlinie verläuft. Das hieß, es wäre ein Plädoyer für eine Vermögens- oder höhere Unternehmenssteuer. Ja, natürlich, was wir im Augenblick, also Erbschaftssteuer ist für mich immer das Gravierendste. Wer erbt, hat ja nun wirklich definitiv nichts dafür getan und erbt trotzdem enorme Summen. Also wir werden jetzt Generationen haben, die so viel erben, wie in Deutschland seit ewigen Zeit nicht vererbt worden sind. Wir haben keine Kriege mehr gehabt seit über einem halben Jahrhundert. Das heißt, es werden richtig komplette Vermögen weiter vererbt. Wenn in so einer Situation die Erbschaftssteuer deutlich reduziert wird, weil betrieblichem Vermögen wird so de facto für viele komplett abgeschafft, dann wird man sich nicht wundern dürfen, wenn wir in 10 Jahren feststellen, dass die jetzt schon stattfindende Konzentration des Vermögens nochmal einen erheblichen Schub gefunden hat, also dass wir dann nicht 61% des Vermögens bei den oberen 10% haben, sondern vielleicht schon 70%. Bei den Erbschaften was wegzubesteuern, das ist immer am einfachsten, weil jemand, der erbt, da wird ja nur von dem, was dazukommt, was weggenommen. Also wenn man da eine Erbschaftssteuer, ich sag mal, wenn man 600.000-700.000 erbt und da muss man dann 50.000, 60.000 oder meinetwegen auch 80.000 Steuern drauf bezahlen, das mag den Einzelnen zwar stören, aber es tut nicht wirklich weh. Und selbst da geht man genau die entgegengesetzte Richtung, weil der Druck der Gruppen die Erben, also gerade auch im Unternehmerbereich, enorm ist. Also die hätten ja am liebsten eine komplette Abschaffung der Erbschaftssteuer überhaupt. Und ich kann mich noch erinnern, und da ist wieder der Zusammenhang, beim vorletzten Arbeitgebertag habe ich auf einem Podium gesessen, da ging es auch um die Qualität der Bildung und da saßen viele Unternehmer, die beklagt haben, wie schlecht das ist mit den Absolventen der Hauptschulen und überhaupt mit dem Niveau der Bildung. Und da war relativ schnell Einigkeit zu erzielen. Als es darum ging, was man daran ändert, ging das auch noch. Aber als es dann um die Frage ging, wer bezahlt das, und ich gesagt habe, man kann nicht gleichzeitig die Qualität der Bildung bedauern und sagen, da muss was getan werden, und dann fordern, die Erbschaftssteuer ganz abzuschaffen, da war dann ganz klar, da war die Übereinstimmung am Ende. Also da waren mindestens 90% der Anwesenden im Saal nun der Meinung, dass mit der Erbschaftssteuer ist ihnen wichtiger. Das ist ja zumindest erstmal eine düstere Prognose, kann man sagen. Da frage ich mich dann wirklich, also dann in diesem Kontext, den Sie jetzt auch geschildert haben, ist es ja umso wichtiger eigentlich, dass diese Reform in Hamburg wirklich funktioniert, dass sie erfolgreich ist. Es hat einen Symbolcharakter. Ja, man muss sagen, wenn das in Hamburg funktioniert, dann heißt das symbolisch, es geht was. Also wenn ich Vorträge halte, ist ja immer das Problem, dass man so wenig Erfolgserlebnisse hat. Und die Studiengebühren in Hessen, das ist so ein Punkt, das hat niemand für möglich gehalten. Die Studis haben es geschafft, mit einer sehr geschickten Strategie unter günstigen Bedingungen politisch durchzusetzen, dass die Studiengebühren abgeschafft worden sind. Und wenn jetzt in Nordrhein-Westfalen die Wahlen schwarz-gelb kippen sollten, werden die Studiengebühren in Nordrhein-Westfalen, so wie sie sind, auch abgeschafft. Und damit ist das Studiengebührenmodell als Automatismus in Deutschland tot. Das heißt, es wird für längere Zeit nicht mehr funktionieren, dass man sagt, Studiengebühren sind sinnvoll, sind nötig, kann man sowieso nichts gegen machen und man kann sie dann auch dementsprechend permanent erhöhen. Und was Ähnliches, glaube ich, eine ähnliche Bedeutung hat der Schulkonflikt in Hamburg. Wenn die Gegner verlieren, dann heißt das, diese Behauptung gegen Gymnasialeltern kannst du sowieso nichts machen, die stimmt nicht. Und dann kann man überall solche Schritte versuchen und dann die Schritte ausweichen. Und wenn man auf einem Gebiet mal Erfolg gehabt hat, dann kann man natürlich auch sehen, wie sieht das eigentlich mit anderen Gebieten aus und was bedeutet das in der Bildungspolitik generell. Es ist ja zum einen eine Strukturentscheidung, zum anderen ist es auch eine Frage des Geldes. Und dann kann man in Hamburg, wenn jetzt das Volksbegehren zugunsten der Befürworter der sechsjährigen gemeinsamen Schulzeit ausgeht, dann kann man durchaus auch die Frage stellen, was macht man mit den Kitas, was macht man mit der Integration Behinderter und Ähnliches. Das heißt, man hat einen Anknüpfungspunkt, einen positiven, und man muss nicht immer nur verteidigen, was gerade abgeschafft werden soll. Das ist ja die Erfahrung, die man die letzten 15 Jahre gemacht hat. Man ist immer schon froh, wenn man eine Verschlechterung verhindert. So hätte man endlich mal was Positives erreicht. Herr Hartmann, zum Abschluss der Sendung, weil jetzt gleich ist schon wieder die Sendezeit vorbei, noch einmal so die Abschlussfrage. Ist ja David gegen Goliath, hat man den Eindruck. Reformbefürworter fühlen sich sehr sicher, weil alle Bürgerschaftsfraktionen und die GEW sich für die Reform ausgesprochen haben. Ist es so leicht zu machen? Nein, ich habe das am Anfang schon gesagt, man soll sich da nicht zu sicher fühlen. Also die Gegner sind A, gut organisiert und sie können eben bei vielen Menschen doch zumindest in Teilen anknüpfen an etwas, was in den Köpfen vorhanden ist. Und man muss wirklich sich bemühen, mit großem Engagement von allen die Seiten derjenigen, die für diese Reform sind, die Missverständnisse, die es zum Teil gibt, eben, dass man am besten in homogenen Klassen lernt und Ähnliches, auszuräumen, aber auch bei denjenigen, die unentschieden sind. Und das werden relativ viele sein, die was dafür und was dagegen haben, auch unter den Lehrkräften. Also ich denke, bei vielen Lehrern ist auch nicht ganz eindeutig, wie sie sich zu verhalten haben, gerade bei Gymnasiallehrern, mit denen intensiv politisch zu diskutieren und die symbolische Bedeutung dieser Entscheidung deutlich zu machen, die nicht nur über Hamburg rausgeht, sondern auch weit über den Bildungsbereich. Das heißt, die symbolische Bedeutung, die ich eben schon genannt habe, dass es eine Chance ist, mal einen Erfolg zu haben auf einem wichtigen politischen Gebiet, einen Erfolg, an dem man anknüpfen kann. Gut. Herr Hartmann, an dieser Stelle danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier in der Sendung etwas ausführlicher zum Thema Bildungspolitik und Schulreform in Hamburg zu diskutieren und zu sprechen. Und sage von hier aus erstmal vielen Dank, ja, und vielen noch Dank einen auch. Schönen Abend. Wiederhören. Wiederhören.